16. An der weisen Hand unseres kostbaren Führers werden wir am besten tun, uns weiterhin durch das Labyrinth von Staats- und Wirtschaftsleben hindurchführen zu lassen. Denn alle Wissenschaft, die bis heute uns hier zum Führer dienen könnte, muss gegenstandslos geworden versagen, sobald man erfasst hat, dass ihr ganzes gelahrtes Tun und Treiben nichts anderes war und ist, als die für die reifere Jugend von den Weltbetrügern freigegebene und konzessionierte, also unbedenkliche und gefahrlose Denkweise. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing, ist die Maxime, die es allüberall in der Welt bewirkt, dass Staaten, die unter Judas Schuldfron stöhnen, nicht umhin können, in allen Zweigen der Verwaltung das Lied ihres Geldgebers zu singen. Dank der Ahnungslosigkeit im Betreff einer rationellen Staatswirtschaft haben die Staaten seit je, wenn ihre pekuniäre Lage erschüttert war, zu dem unheilvollsten Frevel ihre Zuflucht genommen, den es nur immer zu geben vermag, der Staatsanleihe. Es wäre vollständig sinnlos, hier klüger sein zu wollen als die neunmal klugen Verbrecher, die ja ihre ganzen Betrügereien nur ersonnen haben, um sie, sobald sie zur Weltherrschaft gelangt wären, mit einem plötzlichen Ruck beiseite zu werfen. So wollen wir denn hierher abermals die weisen Auslassungen aus den Geheimakten des ersten zionistischen Kongresses hersetzen, die klarer und besser, als wir es könnten, des Rätsels Lösung für all die heutigen staatswissenschaftlichen Ungeheuerlichkeiten mit sich bringen, wie es ja denn auch kein Wunder ist, dass derjenige, der ein so schwieriges Rätsel ersonnen hat, auch seine Lösung zu bieten weiß. Der Staatshaushalt. Die Geheimnisse der Weisen von Zion, Seite 132 und folgende. Von größter Wichtigkeit für ein geordnetes Staatswesen ist die rechtzeitige Aufstellung und Erhaltung des Staatshaushaltsplanes. Um jede Verzögerung und jede unnötige Erörterung dieser wichtigen Fragen zu vermeiden, wird der Voranschlag für die Staatseinnahmen und Staatsausgaben unter unserer Herrschaft alljährlich durch eine besondere Verordnung des Staatsoberhauptes festgesetzt werden. Das gibt uns erstens die Gewähr einer rechtzeitigen gesetzlichen Regelung aller mit dem Staatshaushalt zusammenhängenden Fragen. Zweitens wird kein Schatzamt es noch wagen, eine Günstlingswirtschaft zu treiben und eine Behörde zum Nachteile der anderen durch Zuweisung größerer Mittel zu bevorzugen. Die Voranschläge der Staatseinnahmen und Staatsausgaben werden unmittelbar nebeneinander geführt werden, sodass eine Verdunkelung des Staatshaushaltes durch ein Auseinanderreißen dieser zusammengehörenden Teile künftig nicht mehr stattfinden kann. Sie müssen die Geldwirtschaft der nichtjüdischen Staaten überhaupt von Grund auf umgestalten und dabei in einer Weise vorgehen, dass niemand Ursache zu irgendwelchen Besorgnissen haben kann. Die Begründung der Neuerung wird uns angesichts der völlig zerfahrenen Zustände, in welche der Haushalt der nichtjüdischen Staaten geraten ist, sicher nicht schwerfallen. Wir werden vor allem das Hauptübel der staatlichen Geldwirtschaft der Nichtjuden verweisen. Jedes Rechnungsjahr beginnen sie mit dem Aufstellen eines ordentlichen Voranschlages, der niemals eingehalten wird, obgleich er von Jahr zu Jahr in erschreckendem Maße zunimmt. Das hat natürlich seine besondere Ursache. Der für das ganze Jahr geltende Voranschlag reicht gewöhnlich nur bis zur Mitte des Rechnungsjahres. Dann wird der erste Nachtrag verlangt, der meist in einem Vierteljahre verausgabt ist. Darauf folgt ein zweiter und dritter Nachtrag, sodass die Übersicht der reinen Ist-Ausgaben und Ist-Einnahmen des Rechnungsjahres schließlich die völlige Haltlosigkeit des ordentlichen Voranschlages erweist. Statt nun daraus eine Lehre zu ziehen, wiederholen die nichtjüdischen Regierungen dieses klägliche Schauspiel von Jahr zu Jahr. Da der Voranschlag für das neue Rechnungsjahr immer nach der Gesamtabrechnung für das verflossene Rechnungsjahr aufgestellt wird, sich also ängstlich an das Alte anklammert, statt mutig in die Zukunft zu sehen, so kann man als Regel annehmen, dass er um mindestens 5% überschritten wird. Das ist eine Schraube ohne Ende. Man kann sich wirklich nicht wundern, dass die nichtjüdischen Staaten bei einem so leichtfertigen Verfahren in dauernde Geldnot gerieten. Die dann folgende Zeit der Anleihewirtschaft gab ihnen völlig den Rest. Heute sind alle nichtjüdischen Staaten derart verschuldet, dass man ruhig von einem allgemeinen Zusammenbruch der Geldwirtschaft sprechen kann. Sie werden es vollkommen verstehen, meine Herren, dass wir die Nichtjuden veranlasst haben, eine derartige Schuldenwirtschaft zu treiben. Selbstverständlich werden wir uns hüten, diese Wirtschaft unter unserer Herrschaft fortzusetzen. Die gegenwärtigen Staatsanleihen. Jede Staatsanleihe liefert den deutlichen Beweis dafür, dass der betreffende Staat schlecht verwaltet wird und seine Hoheitsrechte nicht richtig anzuwenden weiß. Die Anleihen hängen wie ein Damoklesschwert über dem Haupte der nichtjüdischen Herrscher. Statt ihren Bedarf im Wege einer einmaligen außerordentlichen Steuer bei ihren Untertanen zu decken, betteln sie mit flehend emporgehobenen Händen unseren jüdischen Geldgeber an. Äußere Anleihen sind wie die Blutegel am Körper des Staates, die man nicht entfernen kann, bis sie von selbst abfallen oder bis der Staat sich ihrer mit Gewalt entäußert. Dazu fehlt es den nichtjüdischen Staaten aber an der nötigen Kraft. Sie legen im Gegenteil immer mehr Blutegel an ihren siechen Körper, sodass sie schließlich an der freiwillig hervorgerufenen Blutarmut zugrunde gehen müssen. Eine Staatsanleihe und noch dazu eine äußere ist in der Tat nichts anderes wie ein freiwilliges Abzapfen vom Blut aus dem Staatskörper. Die Anleihe besteht aus Schuldverschreibungen des Staates, die ein Zinsversprechen enthalten. Der Zinsfuß schwankt je nach der Höhe der benötigten Geldsumme und der Vertrauenswürdigkeit des Staates. Beträgt er 5%, so muss der Staat im Laufe von 20 Jahren in der Form von Zinsen die ganze entliehene Summe aufbringen. In 40 Jahren hat er allein an Zinsen die doppelte, in 60 Jahren die dreifache Schuldsumme bezahlt, haftet aber trotzdem für die ganze ursprüngliche Schuld, falls, wie hier vorausgesetzt wird, keinerlei Tilgung stattgefunden haben. Handelt es sich um einen zurückgebliebenen Staat, der noch nie alte Kopfsteuer beibehalten hat, so ergibt sich folgendes Bild. Der Staat presst seinen Armen in Form von Kopfsteuer die letzten Pfennige ab und bezahlt damit die Zinsen an die reichen Geldgeber des Auslandes, bei denen er die Schuld aufgenommen hat.